Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Monokultur Revisited. Der zweite Teil über die Frage, ob Monogamie unnatürlich ist oder nicht, und es sollte vor allem um das Tierreich gehen, aber ich glaube, wir haben in der letzten Folge auch anklingen lassen, dass wir ein bisschen philosophieren werden. Darauf bin ich sehr gespannt und natürlich verlinke ich euch auch die Shownotes der Originalfolge wieder in diesen Shownotes, weil da sind eine ganze Menge guter Quellen drin. Lasst uns mal reinhören. Ich habe da ein Zitat gefunden, auf einem Weltartikel wieder. Ich lese mal vor. Sie mögen Versöhnungssex und Entspannungssex. Sie knutschen, halten Händchen, liebkosen einander die Füße, haben Oralsex. Männchen mit Weibchen, Männchen mit Männchen, Weibchen mit Weibchen, jeder mit jedem. Alter des jeweiligen Partners egal. Also erstmal stimmt das natürlich. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt auf der Wikipedia-Seite von Bonobos, aber was nur die halbe Wahrheit ist, dass Bonobos nicht die einzige am nächsten verwandte Art ist, sondern Schimpansen auch. Und sowohl bei Bonobos als auch bei Schimpansen kommt es innerhalb von Clans immer mal wieder zu Kämpfen um die Rangordnung. Die sind bei Schimpansen zum Beispiel noch wesentlich aggressiver. Da gibt es auch Verletzungen und so. Und das wollen wir natürlich nicht. Also die Nähe, die ich hier herstelle zwischen Menschen und Bonobos ist schon mehr, als es die Realität eigentlich ist. Und das Ganze wusste ich vorher auch. Also es ist nicht so, dass ich mich da einfach nicht schlau gemacht habe. Ich habe mich sehr viel da schlau gemacht über die Rolle von Monogamie oder Nicht-Monogamie im Tierreich. Aber ich wollte auf die Frage, die im Titel ist, nämlich ist Monogamie unnatürlich, auf jeden Fall mit Ja antworten. Und deswegen habe ich da auch manchmal Fakten so ein bisschen weggelassen. Ich kann mich auf jeden Fall noch an die Gedanken erinnern, die ich da hatte. Das bedeutet, die Pinguine sind da einfach sehr effizient und gucken eigentlich hauptsächlich darauf, ist es erfolgreich oder nicht. Genau, das ist ein Selektionsdruck, nennt sich das in der Biologie. Das heißt quasi, die Pinguine, die es anders gemacht haben, die zum Beispiel nicht lange genug beim Weibchen geblieben sind oder die vielleicht immer, das andere Extrembeispiel, die ihr ganzes Leben lang mit einer Partnerin zusammen waren, dass die irgendwann, also nicht ausgestorben sind, aber dass die Gene weniger stark waren und dass sich deswegen dieses Modell sich am meisten durchgesetzt hat. Also es ist schwierig, hier Kontext herzustellen. Am besten, ihr hört die Folge selbst auch nochmal. Die ist nämlich wirklich hörenswert bis jetzt. Es geht darum, ob sich die Pinguine mit ihrer Art der Erziehung, nämlich dieser kollektiven Erziehung, ob sich das evolutionär durchgesetzt hat. Und ich mache da einen Denkfehler. Nämlich, ich sage, dass diese monogame Art der Erziehung, dass die irgendwann dem Selektionsdruck nicht mehr standgehalten hat. Aber Selektionsdruck, also im evolutionären Sinne, das heißt, die weniger guten Gene sterben langsam aus, gilt nur so lange, bis du selbst Nachwuchs produzierst. Das heißt, wenn du als Pinguin monogam bist und Nachwuchs produzierst und danach früher stirbst als deine Artgenossen, dann ist das egal. Dann macht das keinen Unterschied auf die Gene, die du weitergibst. Deswegen gibt es in unseren Gesellschaften immer noch Zivilisationskrankheiten wie Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, weil die alle erst im späteren Alter auftreten, nämlich nachdem man normalerweise Kinder bekommen hat. Wenn sie vorher auftreten würden, so mit 15 oder so, dann sterben die Leute, bevor sie Kinder bekommen. Und dann werden diese Gene, die dafür verantwortlich sind oder die das begünstigen, früher zu sterben, eben nicht weitergegeben. Dadurch wird eine Auswahl getroffen. Aber dadurch, dass diese Krankheiten erst später auftreten, wird diese Selektion eben nicht getroffen. Und das ist bei Pinguinen genauso. Also eigentlich kann man nicht sagen, ob sich das evolutionär vorteilhaft ausgewirkt hat oder nicht, wenn Kindererziehung monogam zu machen oder nicht, weil die Kinder sind ja da in dem Moment. Bei OkCupid fällt mir immer diese eine Frage auf, die Frauen meistens in einer Art und Weise beantworten, nämlich would you like your partner to be taller or smaller than you? Und Frauen beantworten fast immer, I like my partner to be taller. Hat ja eigentlich gar keinen Sinn, ne? Nee, nicht so richtig. Und ich frage mich dann immer, also ich bin dann immer so ambivalent. Auf der einen Seite denke ich so, okay, die Menschen dürfen entscheiden, ob ihr Partner oder ihr Partner größer, kleiner, whatever sein soll. Das ist ihr gutes Recht. Auf der anderen Seite denke ich auch, okay, hier sind soziale Normen ganz schön stark geprägt. Und das ist eben nicht ihr gutes Recht, die einfach zu nehmen und weiter zu verbreiten, weil das hat eine Auswirkung auf die Gesellschaft. Also das Private ist politisch, um es mal mit der zweiten Welle des Feminismus zu sagen. Oh, das ist aber eine gefährliche Argumentation. Also ich würde zustimmen, das Private ist politisch, das stimmt. Ich würde auch zustimmen zu sagen, naja, das ist eine soziale Norm oder sozial geprägt, dass Frauen ihren Partner größer haben wollen, meistens zumindest, weil es hat jetzt keinen Zweck mehr. Also damals hatte es wahrscheinlich einen Zweck, je größer und breiter der Partner war, desto besser konnte man sich gegen Bären verteidigen. Aber heutzutage ist das nicht mehr relevant. Das heißt, es ist eigentlich noch ein Überbleibsel. Allerdings, ich sage ja da, dass ich da mit der zweiten Welle des Feminismus einhergehe, und mit der zweiten Welle des Feminismus gehe ich normalerweise überhaupt nicht einher, denn diese Argumentation, das Privat ist politisch, kann auf alles Mögliche angewendet werden, was es ja auch gerade im Moment wird, zum Beispiel beim Selbstbestimmungsgesetz, das das Transsexuellengesetz ablöst, wurde ja auch gesagt, ja, wir können den transsexuellen Menschen oder Transmenschen nicht einfach erlauben, sich durch eine Äußerung, ihr Geschlecht im Pass zu wechseln oder ihren Namen zu wechseln, weil dann machen das ja alle. Also es ist auch so ein Ding, so ein Argument mit das Private ist politisch. So bei einer Person ist es schon okay, wenn sie das macht, aber wenn das alle machen, dann wird das blöd. Genauso bei Sexworkern. Zweite Welle Feministinnen gestehen normalerweise zu, dass es Menschen gibt, die Sexwork freiwillig tun, und sagen aber, das sind so wenige, dass sie diese Menschen übergehen, weil die große Mehrheit das nicht freiwillig tut und deswegen sie dieses private Recht abschneiden können und zu sagen, okay, wir verbieten den Kauf von Sexwork nach dem nordischen Modell. Könnt ihr alles mal nachgucken, wenn euch das interessiert. Machen somit das Private politisch, um die Gesellschaft zu verändern. Und ich mache das quasi hier auch. Ich sage, okay, eigentlich dürft ihr das nicht. Und das ist Quatsch, weil so kann man die Gesellschaft nicht verändern, indem man einzelnen Individuen sagt, so, das darfst du machen, das darfst du nicht machen. Du darfst Sex nicht als Dienstleistung anbieten, weil das wäre zwar dein gutes Recht, aber das ist schlecht für die Gesellschaft. Genauso, du darfst nicht nur auf größere Männer stehen, weil das ist dein gutes Recht, aber es ist schlecht für die Gesellschaft. Das ist kein Argument, das ich noch vertreten würde, denn gesellschaftliche Prozesse entwickeln sich immer langsam und lassen sich nicht dadurch beschleunigen, indem man einzelnen Menschen Dinge verbietet, die ihr gutes Recht sind. Kann ich mir gut vorstellen, ja, weil es dann auf einmal wieder sowas wie Eigentum gibt und Neid. Und das führt ja, also das Gras auf der anderen Seite ist immer grüner. Das heißt, wenn eine Person auf einmal Reichtum anhäuft, wenn es also Dinge im Überfluss gibt, zum Beispiel, wenn eine Person sagt, so, ich bin nur mit dieser Frau zusammen, ein Mann sagt, ich bin nur mit dieser Frau zusammen, eine Frau sagt, ich bin nur mit diesem Mann zusammen, und eine andere Person sagt vielleicht, oh ja, meine Partnerschaften, die sind manchmal nicht so für mich da, aber ich will das jetzt auch. Dann steigert sich das so rein. Ich glaube, dass Monogamie ein Zeichen von Überfluss ist. Das ist ja ein gewagter Gedanke. Also vielleicht kurz zum Kontext, weil wir hier sehr viel philosophieren. Jeannie hat das Gedankenexperiment gebracht, dass Babys quasi auf einer Insel ausgesetzt werden und die können da wunderbar überleben, aber leben eben ohne soziale Normen, ohne den Einfluss von anderen wachsen die auf, was sich dann entwickeln würde. Und in dem Beispiel geht es darum, was passiert, wenn eine Person eine monogame Beziehung eingeht und sagt so, ja, ich bin nur mit dieser anderen Person zusammen und ob das dann jemand anders auch will. Und ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist und ob Monogamie wirklich ein Zeichen von Überfluss ist, weil wenn ich einen Überfluss habe, dann muss ich mich ja nicht an eine Person binden. Also dann kann ich ja im Prinzip auch andere Partnerschaften eingehen mit anderen Menschen, wenn ich das Gefühl habe, mein Partner oder meine Partnerin oder mein jetziges Beziehungsnetz ist nicht gut genug für mich da. Allerdings clasht das auch wieder ein bisschen mit diesem Argument, das oft in offenen Beziehungen gebraucht wird, dass da heißt, ja, du kannst dir ja dann Sex woanders holen. Nee, nicht unbedingt, weil das hängt ja nicht nur von mir ab, sondern auch von anderen Personen, die Sex mit mir haben wollen. Erstens mal und zweitens mal natürlich, dass ich auch mit denen Sex, Lust habe, Sex zu haben. Also es sind mehrere Faktoren, die da reinspielen. Und grundsätzlich kann es ähnlich sein in einer Gesellschaft, in der es erstmal keine Monogamie gibt und dann einige Menschen damit anfangen. Es könnte auch sein, dass die große Mehrheit dann sagt, so, ja, mach halt. Aber dass Menschen quasi sozusagen am unteren Rand, also die weniger Partnerschaften haben, bis überhaupt keine, sich dann dieses Modell auch zu eigen machen. Also zu sagen, so, ey, ich möchte, also ich kann, ich würde zwar gerne mehr Partnerschaften haben, aber ich kann nicht mehr Partnerschaften haben. Also möchte ich gerne, dass die Partnerschaft, die ich jetzt habe, nur für mich da ist. Und so könnte sich das dann in die Gesellschaft ausbreiten. Also das wäre auch eine Theorie, aber ist natürlich alles jetzt sehr hypothetisch. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir an dem Punkt sind, dass wir vielleicht auf Menschen treffen jetzt in unserer heutigen Gesellschaft und denen von unserem Beziehungsmodell erzählen und die sagen dann sowas wie, ich brauche nicht mehrere PartnerInnen, weil sie davon überzeugt sind, weil sie monogam und sozialisiert sind. Was braucht es denn dann, um dann Anstoß zu geben? Also meinst du, man könnte den Leuten, oder hat es was mit Persönlichkeit zu tun, könnte man den Leuten Anstoß geben, indem man zum Beispiel sagt, hast du das schon mal ausprobiert, also das zu hinterfragen? Ich frage mich da, warum sollte man den Menschen denn da einen Anstoß geben, wenn die damit glücklich sind? Also solange kein Leidensdruck entsteht, muss man ja auch keinen Anstoß in Richtung Polyamorie machen. Wenn die keinen Leidensdruck haben, damit monogam zu sein, da spielt wieder das mit rein, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe, nämlich das Private ist politisch, das stimmt zwar, aber ich bin wesentlich liberaler, ich mag dieses Wort zwar nicht, aber so geworden, okay, solange es niemanden stört, dann können die Leute doch monogam sein, die brauchen doch keinen Anstoß von uns, die können doch einfach leben, wie sie das möchten. Es gibt ja, auch Single-Poly, wie heißt es? Der Begriff für polyamore Menschen, die gerade in einer Beziehung sind und sich nach nicht mehr sehen? Weiß ich nicht, aber ja. Der Begriff, den ich hier gesucht habe, ist Solo-Polyamorie und ich definiere ihn aber trotzdem falsch, weil Solo-Polyamorie heißt eben nicht, in einer einzigen Beziehung zu sein und dass das für mich reicht und ich aber trotzdem mich als Polyamor identifiziere. Der heißt was ganz anderes, das kommt aber noch in der letzten Folge. Ich glaube, Folge Nummer 45 ist das. Da werden wir den nämlich auch falsch benutzen und da werde ich euch erklären, was das eigentlich wirklich heißt. Mir fällt da immer dieser Vergleich ein, dass wir 90% unseres Gehirns nicht benutzen, was nicht stimmt, weil wir benutzen es, aber nicht bewusst. Und ich glaube, in diesen 90% steckt sehr viel Sozialisierung drin. Das ist natürlich Blödsinn. Also wir benutzen zwar unser komplettes Gehirn, aber immer nur ungefähr 10% zu einer Zeit, je nachdem, was für eine Aufgabe wir gerade erledigen oder über was wir gerade nachdenken, ob wir gerade mehr visuell sind oder mehr audiolastig oder keine Ahnung. Also das ist eine urbane Legende mit diesen 90% und 10% und das Unterbewusstsein spielt natürlich in allem mit, aber das heißt nicht, dass diese 90% das Unterbewusstsein sind. Wirklich sich frei zu machen von diesen ganzen Normen und von dieser Sozialisation, also soweit wir das natürlich können, und einfach zu sehen, es passiert nichts Schlimmes. Auch wenn meine Partnerin einen anderen Menschen kennenlernt, den sie vielleicht auch liebt, liebt sie mich dadurch nicht weniger. Da gehe ich nicht so ganz mit, denn einerseits ist das natürlich eine Hypothese, zu sagen, okay, wenn meine Freundin jetzt einen anderen Menschen kennenlernt und anfängt, den auch zu lieben, dann liebt sie mich noch genauso. Das weiß man ja nicht. Also das weiß auch die Freundin nicht. Das ist der Idealzustand und das kann sein, aber es muss ja nicht. Es kann ja auch weniger werden. Und der zweite Punkt ist, dass das natürlich mit Liebe so sein kann, aber es gibt Ressourcen, die eben begrenzt sind und das ist zum Beispiel Zeit. Das heißt, wenn ich mit meiner Freundin jeden Tag zusammen in einem Bett schlafe und dann möchte die Freundin aber zweimal bei ihrem neuen Partner schlafen, dann schlafe ich zwei Nächte allein. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich verliere mit einer neuen Beziehung. Das heißt nicht, dass es irgendwie schlecht sein muss. Vielleicht habe ich mir das ja lange gewünscht oder finde das ganz gut, zwei Nächte allein zu schlafen. Aber das ist was, das kann man nicht ausblenden und da muss man drüber reden. So wie du gesagt hast, es gibt nicht so viele Schubladen, wie es Beziehungen gibt, so ist es auch so, dass es so viele Normen gibt, dass wir die gar nicht in einem Leben komplett überwinden können. Das heißt, vielleicht ist das Ziel, alle Normen zu überwinden, alle sozialen Normen und uns ständig so zu hinterfragen, dass wir frei von allen Normen sind. Aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber der Weg in dem Fall ist mir viel wichtiger, auf den wir uns da begeben haben, um zu sagen, wir versuchen, diese Normen zu hinterfragen und abzulegen und dadurch freier zu werden und im Endeffekt glücklicher zu werden. Das war ein sehr schönes Schlusswort von mir, denn im Prinzip hat mich die Polyamorie oder die Beziehungsanarchie, die ich mit Jeannie gelebt habe, nicht glücklich gemacht und ich bin auf der Suche nach etwas anderem. Ob das Polyamorie sein wird oder irgendetwas anderes, weiß ich im Moment noch nicht, aber ich weiß, dass es irgendetwas sein wird, was mich glücklich macht. Und das ist die Quintessenz auch dieser Folge. Wir haben nämlich sehr viel philosophiert. Und ich empfehle euch wirklich, diese Folge nochmal anzuhören, denn sie ist echt gut, auch wie die erste. Also hört sie gerne in einem Rutsch an, es sind ungefähr 1,5 Stunden, die lohnen sich wirklich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Stay tuned und bis dahin.